Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Spargelwochenende rückt an, neuer Geschäftsführer bei der Lebenshilfe Nienburg und Nienburger Stadtmeisterschaften im Dart. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am kommenden Wochenende findet das Nienburger Spargelwochenende statt. Los geht es am Samstag beim 13. Nienburger Spargellauf, einem Wettlauf für Anfänger und Profis in der Innenstadt. Am Sonntag lädt das Museum zum 7. Nienburger Spargelfest in den Garten des Quadfastlimhauses ein. Highlights werden das Schaukochen mit Michael Thürnau und die Krönung der neuen Spargelkönigin Kim Ohlmeier im Beisein ehemaliger Nienburger Spargelköniginnen sowie zahlreicher niedersächsischer Produktköniginnen sein. Die Nienburger Werbegemeinschaft bietet weiterhin einen verkaufsoffenen Familieneinkaufssonntag von 13 bis 18 Uhr mit vielen Aktionen rund um den Spargel an. Bernd Jahnke ist der neue Geschäftsführer der Lebenshilfe Nienburg. Damit übernimmt er die Position von Rolf Bahlmann und Margret Kuhlmann-Mau. Letztere sollte ursprünglich noch bis November als Geschäftsführerin tätig sein. Dass die Geschäftsführung von zwei Personen auf eine reduziert wurde, hat konkrete Gründe, erklärt Bernd Jahnke. Da gibt es den Grund, dass ich mir eine Doppelspitze nicht vorstellen konnte. Und wenn ich die Geschäftsführung übernehme, will ich auch verantwortlich sein für die Aufgaben, die ich übernehme. Und es gab keinerlei Unstimmigkeiten zwischen der Geschäftsführerin Frau Kuhlmann-Mau und Herrn Bahlmann. Ganz im Gegenteil, wir haben von Anfang an eine sehr offene, ehrliche und vertrauenswürdige Basis gefunden, miteinander zu arbeiten. Am Dienstagabend brannte es in Liebenau im Bereich des Eickhofes an der dortigen Pumpstation. Die Feuerwehren Liebenau, Binnen, Büren und Penningseel konnten den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Laut Zeugenaussagen war kurz vor dem Brand ein dunkler PKW im Bereich der Pumpstation gesichtet worden. Die Polizei Marklohe hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Selbstentzündung wird aktuell ausgeschlossen. Und wir kommen noch zum Sport. Marian Ebeling vom DC Langendamm hat zum dritten Mal in Folge die Nienburger Stadtmeisterschaft im Darts gewonnen. Er bezwang im Finale den Schotten Andrew Beaton von Classic Darts Wunsdorf. Bei den Damen siegte Christine Gwynn vom DC Nienburg vor Annika Riester vom DC Langendamm. Die Best Lady Trophy gewann Heike Schlieker von der Hobbygruppe des DCL. Den Best Player Award sicherte sich Sven Holthöfer vom Team Siedlerklause. Das Turnier gewann das Team mit dem originellen Namen die Pfeileschmeißer. Insgesamt wurden ca. 600 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Das Jugendhaus in Langendamm und die Jugendabteilung des DCL freuten sich über die freiwillig gespendeten Startgelder. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.